B. Und das war's mit Hans Niesand für heute Nacht. Wir hörten gerade eben X-District, einen neuen Detroit-Act auf Playhouse Records aus Offenbach. Davor ein Klassiker aus New Jersey, Dreamer G, produziert und gemacht von Carrie Chandler. I got the feeling that she's not loving me right. Davor Joey Negro aus England mit seiner Coverversion von Love Hangover, damals von Diana Ross, ein bekannter Hit. Und ich werde mich jetzt kurz fassen und hoffe, euch nächste Woche wieder zu hören und hoffe, dass ihr morgen auch den Spielbericht brav lesen werdet. Denn ich möchte noch ein kleines Stück von Irina George spielen. Wir hatten sie früher in der Sendung und sie hat dieses nette kleine Ding, das da heißt Night Happens, so ähnlich wie Shit Happens. Ein wirklich nices kleines Teil. Das möchte ich euch nicht vorenthalten. Und genau, in diesem Sinne wünsche ich euch, dass euch heute Nacht nur noch Gutes widerfährt und freue mich auf nächste Woche. Das war Hans Niesand im 1Live Plan B. Ciao. Talkradio 0800 220 5050. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 5050. So, liebe Leute, mit kleiner Verspätung starten wir, aber wir sind da. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch eingeschaltet habt. Wir sind heute wieder offen, wie immer. Mittwochs, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, freie Themennacht. Also wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, nur zu, ran ans Telefon 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und schon geht es los mit der ersten Anruferin. Wir wollen heute keine Zeit verplempern. Nicole ist die erste Anruferin und Nicole ist 42. Hallo Nicole. Hallo, guten Tag Domian. Hallo Nicole. Was ist dein Thema?